Diese Geschichte handelt von der Erkrankung unseres Nationalhelden Baldur von Möwe, den alle Welt kennt und von dessen Leiden die ganze Welt spricht, und von einem Invaliden, den niemand kennt. Die Krankheit des Nationalhelden ist sensationell. Heimtückisch. Wie sich unser Innenminister in seiner Radioansprache ausdrücken wird. Doch darauf wird der Innenminister hinzufügen. Unser Nationalheld gewiss sein, dass ihn in dieser harten Prüfung die Liebe und die Verehrung der ganzen Nation trägt. Während der Fall des Invaliden namens Stranitzky nur einer von vielen ist. Bedauernswert, gewiss. Doch die Zeiten waren nicht leicht. Wir mussten alle was durchmachen und so kann dergleichen eben passieren. Da wollen wir den Kopf nicht verlieren und die Zähne zusammenbeißen, liebe Hörer. Die Geschichte beginnt in einem östlichen Viertel unserer Hauptstadt, in der Nähe der Seifenfabrik Huber und des Schlüpferkonzerns Diana & Co., hoch oben in einem Mietshaus. Oftmals beschädigt durch die peinlichen Unglücksfälle unserer Epoche, wunderbarerweise jedoch noch nicht gerade zusammengestürzt. Wir befinden uns in diesem schiefen Gebäude in einer Mansarde des 8. Stocks, Nummer 14, morgens um 5:30. Das Haus ist lärmig und dazu macht sich der Geruch der vielen Aborte bemerkbar. Eben ist nebenan die Nummer 15 der ewig betrunkene Herr mit dem Vollbart zurückgekehrt, dessen Beruf niemand weiß. Während Fräulein Müller, Luise Müller, deren Beruf alle wissen, Nummer 13 eben verlässt, begleitet von, schweigen wir von dieser Szene. Überall Kindergeschrei. Das Radio im 6. Stock spielt Chopins Trauermarsch. Und in der Wohnung gerade unter der Mansarde haben Korkmachers wieder mal Streit, wie jeden Morgen um diese Zeit. In dieser Mansarde Nummer 14 nun, durchzittert von diesem Lärm, diesem Kindergeschrei, diesem betrunkenen Gesang und diesem Trauermarsch, durchdröhnt jedoch auch vom Schnarchen. Schnarchen eines riesenhaften Menschen, der zerlumpt auf einer löcherigen Matratze schläft, liegt der Invalide... Stranitzky, ebenfalls auf einer löcherigen Matratze, jener des Schnarchenden gegenüber. Notdürftig zugedeckt mit einem alten Militärmantel und lässt in diesem Augenblick, bleich vor Aufregung, die Zeitung sinken. Wahrhaftig, die Zeitung fällt mir aus den Händen. So bin ich aufgeregt. So ein Glücksfall. Denn ich habe eben die Trauermeldung über den Möwe gelesen, über den Baldur von Möwe, unsere Nationalhelden. Sie hören richtig. Da liege ich auf meiner Matratze und meine Beine ruhen in Usbekistan. Gott sei Ihnen gnädig. Und da lese ich gleich diesen Morgen diese Meldung. Das ist eine Chance, Stranitzky, alter Fußballspieler, da du dem Hieden einmal 3 Bälle hineingeschossen hast, vor 70.000, die zusahen. Was für eine schöne, prächtige Trauermeldung. Der Möwe ist mein Mann. Die anderen Nationalhelden anderer Völker können mir gestohlen werden. Wie gut, dass ich die Zeitung auf dem Rückweg von der Suppenanstalt habe in der Straßenrinne liegen sehen. Anton, habe ich zu meinen wackeren Matrosen gesagt, der meinen Wagen durch die Straßen unserer Hauptstadt stößt, der mich wie ein kleines Kind die 8 Stockwerke hochträgt, dem ich meine Augen leihe, damit er mir seine Beine gibt in diesem verfluchten Geschäft. Hey, Anton, sagte ich, da liegt eine Zeitung. Musst dich nur bücken mit deinen 2,10 Meter unter Brüdern, die du lang bist, und dann etwas nach links greifen. Da hast du sie. Ich will doch sehen, morgen, wenn gegen 5:30 der Tag kommt und du noch schnarchst, was die Weltgeschichte uns Neues bringt, dafür, dass sie dir die Augen und mir beide Beine genommen hat. Und nun, wie der Morgen jetzt kommt mit dem üblichen Gesang vom Herrn mit dem Vollbart und mit dem Streit bei Korbmachers und wie ich die Zeitung aufschlage, da lese ich gleich die Meldung hier auf der ersten Seite, ganz dick gedruckt, mit großen Buchstaben. Hey, Anton! Anton, wach auf! Was ist denn... Was weckst du mich denn? Eine Sensation, Anton! Eine Chance! Was Sensation? Was Chancen? Kann ich eine größere Sensation haben, als eben gerade im Traum? Also da schwimme ich 50 Fuß unter der Meeresoberfläche in meinem Taucheranzug, der damals auch unterging, als die Gloria in die Luft flog, und dazu meine wasserblauen Augen in einen noch blaueren Himmel hinein. Eben schwebe ich auf ein bleiches Wrack zu, das im roten Korallengeäst hängt, von wasserleichten Tintenfischen umkränzt, mit ihren meterlangen ringelnden Saugarmen, die dunkelblaue Wolken in das Grün der Tiefe stoßen. Und da musst du mich stören mit deinem »Hey, Anton, wach auf!« Es wäre eine Chance gewesen, Stranitzky, dieses Gold, das mir da, während ich schnarche, aus zerborstenen Kisten zwischen Seestern und Medusen entgegenleuchtete. Und du warst auf aus deinem Schnarchen und fort ist das Gold. Ach, was gehen mich deine Träume an? Und Tittenfische sind mir auch unsympathisch. Ich habe dir eine wirkliche Chance zu bieten diesen Morgen, die unser Glück ist und das der Welt obendrein. Hörst du den Trauermarsch vom Wagner? Ich verstehe. Wenn das im Radio kommt, ist immer wer Wichtiges gestorben. Oh, es wird entweder Stalin sein oder der Präsident der Vereinigten Staaten. Viel günstiger. Der Möwe ist aussätzig geworden. Der Möwe? Der Baldur? Unser Nationalheld. Der Baldur von Möwe. Wie soll der denn in unserer Gegend aussätzig werden? Der war doch vor einem halben Jahr in Abessinien, wo ihn der Negus empfangen hat und wo er dann die Bevölkerung besuchen musste, um sein soziales Mitgefühl zu zeigen, das man doch von einem Nationalhelden verlangt. Er betrat dabei barfuß nach der Sitte dieser Gegend eine Hütte und ist davon aussätzig geworden, wie er sich jetzt zeigt. Das soziale Mitgefühl ist eben für einen Nationalhelden manchmal direkt lebensgefährlich. Im Land, wo ich eigentlich herkomme, hatten wir auch einen Nationalhelden, der zwar nur die Tour de France gewann, was aber auch nicht vom Papa ist. Da stürzen sich so viele Damen auf diesen Nationalhelden, dass sein soziales Mitgefühl für alle einfach nicht ausreichte. 10 Wochen später musste man ihn in einer Irrenanstalt am Genfersee versorgen. So rapid geht das in diesem Lande mit den Nationalhelden zu. Ja, wo hat denn der Möwe seinen Aussatz? An der großen Zeh vom linken Fuß. Zuerst wurde ihm schwindelig, dann kriegte er Fieber und schließlich wurde die Zehe geschwollen. Steht in der Zeitung. Ich begreife nicht, was diese Zehe für eine Chance sein soll. Einfach, Anton, ganz einfach. Unsere Misere kommt nur daher, weil wir als Invalide nichts zu sagen haben. Das siehst du doch ein. Ich will auch gar nichts zu sagen haben. Ach, nur weil du immer gleich einschließt und von deinen Tittenfischen träumst und Medusen oder wie diese schlapprigen Viecher heißen, mit denen du dich herumgeschlagen hast, als du noch Taucher bei der Marine gewesen bist. Aber ich schlafe schlecht, Anton. Ich bin ein wacher Mensch. Ich denke über unser Elend nach. Wir sind nichts. Das ist unser Pech. Auf uns hört niemand. Der Grund unseres Übels. Aber nun ist alles radikal anders geworden. Nun gehört der Möwe zu uns. Er ist aussätzig. Und wir sind invalid. Wir passen zusammen. Das ist sonnenklar. Ich weiß, was ich zu tun habe. Wir gehen zu Möwe. In der Bethlehem-Klinik liegt er, steht in der Zeitung. Was sollen wir doch? Na, einfach, ganz einfach. Der Möwe soll mit uns eine Regierung bilden. Ein Triumvirat. Er ist ja schon Regierungschef. Eine Regierung? Mit uns, Stranitzky? Na, mit wem denn sonst? Was soll ein Invalide anders tun als regieren? Kann ich etwa noch Fußball spielen? Oder kannst du noch in deine Meere hinuntertauchen? Hm? Das sollen jetzt die Gesunden tun. Zum Regieren braucht man keine Glieder. Wir sind rein organisch schon dafür geeignet. Es sollen jetzt einmal die an die Spitze kommen, welche die Weltgeschichte kennen. Das sind wir, Anton. Wer da nicht mindestens 2 Beine verloren hat, soll nicht mehr mitreden. Ach, das ist doch Unsinn, Stanitzky. Alles Unsinn. Wir können ja gar nicht regieren. Was heißt wir, Anton? Du kannst nicht regieren. Aber das ist in deinem Fall auch gar nicht wichtig. Die Hauptsache ist, dass ich es kann. Was meinst du denn, was ich die ganze lange Zeit in den Nächten getan habe, während du schnarchtest? Regiert habe ich, wenn auch nur in Gedanken. Regierungsprogramme habe ich entworfen, soziale Reformen durchgeführt. Doch du wirst einmal staunen, Reden gehalten. Und wenn ich einmal einschlief gegen den Morgen, so träumte ich nicht so nutzloses Zeug wie du. Ich träumte praktisch. In Traume reise ich von einer Außenministerkonferenz zur anderen. Alles ist fix und fertig in meinem Kopf, Anton. Lass mich nur machen. Ich weiß, wie man eine Chance ausnützt. Und ein aussätziger Nationalheld ist für uns die Chance. Endlich sind einem von den Oberen die Augen zwangsläufig aufgegangen über das Elend der Unteren. Diese Chance werden wir nicht verpassen. Als ich den Hiden 4 Bälle ins Tor schoss... Herr Stranitzky! Herr Anton! Herr Stranitzky. Herr Anton, hörst du? Das ist das Fräulein Marie von der Mansarde Nummer 19. Mach auf, Anton. Na, was tappst du da herum? Die Hose hast auf dem Tisch. Wollen doch sehen, wie es unserem Fräulein Marie geht. Schönen guten Morgen, Herr Stranitzky. Schönen guten Morgen, Herr Anton. Schönen Morgen auch. Haben uns lange nicht gesehen, Fräulein Marie. 3 Wochen war die Mansarde Nummer 19 leer. Ich hatte die Stelle verloren, Herr Stranitzky, bei der Seifenfabrik. und war bei meiner Schwester, weil die ein Kind bekam. Aber jetzt kann ich beim Schlüpferkonzern Diana und Co. eintreten. Und so bin ich wieder da. Und so sind Sie wieder da, Fräulein Marie. Das freut mich auch. Noch mehr als damals, wie ich dem österreichischen Torhüter 5 Tore hineinschoss, vor 120.000 die Hochstranitzki schrien. Und den anderen freut's auch, dass Sie wieder da sind. Ja. Wenn er auch nicht sieht, was für ein schönes Fräulein Sie sind und mehr bei seinen Korallen und Sägefischen ist, die einmal um ihn herumschwamm, als er noch bei der Marine war. Aber dass Sie bei der Diana und Co. eintreten, das gefällt mir nicht. Ein Schlüpferkonzern ist gar nichts für Sie, Fräulein Marie. Aber ich kann doch die Arbeitssäle und die Treppen fegen, Herr Stranitzki. Denken Sie doch, für 80 Pfennig die Stunde. Die Arbeitssäle und die Treppen für 80 Pfennig. Fräulein Marie, ich bin ein armer Schlucker, denken Sie jetzt. Ein Invalider, den ein anderer Invalider durch die Straßen schiebt und der vor der zusammengeschossenen Kathedrale des heiligen Sebastian auf einer demolierten Treppe sitzt und den Leuten einen Blechteller unter der Nase hält. Stimmt. Ja, genau stimmt das. Aber wenn Sie mich, Fräulein Marie, nun einmal, wenn Sie die Augen schließen, mit 2 gesunden Beinen denken, dazu noch im rot-schwarzen Leibchen des FC Vaterland, da müssen Sie sich doch sagen, dass ich ein Kerl wäre, ein strammer Kerl. Herr Stranitzki. Ein so strammer Kerl, Fräulein Marie, dass ich vor den Herrn Direktor vom Schlüpferkonzern hintreten würde, um ihm wie damals bei dem Hieden 6 Volltreffer zu servieren, mitten ins Gesicht, auf der Zumutung, dass so ein Kapitalist meine Braut fürs Treppenputzen haben möchte, mit 80 Pfennig die Stunde. Denn Sie wären dann meine Braut, wenn meine Beine nicht in Usbekistan liegen, verscharrt unter irgendeinem roten Sandhügel. So ein Kerl wäre ich. Och, Herr Stranitzki. Sie werden rot, Fräulein Marie. Siehe, das kann ich begreifen. So ein Fräuleinchen wird verlegen, wenn ihm ein Mann ohne Beine eine Liebeserklärung macht. Aber es ist auch nur eine Liebeserklärung für den Fall, dass ich meine Beine hätte, um ihm zu zeigen, was ich eigentlich für ein Mensch wäre, wenn ihm die Weltgeschichte nicht gekommen wäre mit ihren Adolfs und Josef, diese verflixte Weltgeschichte, die mich bis nach Usbekistan pustete. Aber Sie können doch die Beine haben, Herr Stranitzki, direkt vom Staat. Das hat mir doch der Herr gesagt von der Invalidenfürsorge. Ich kenne diesen Herrn. Der ist auch zu mir gekommen, Frau Marie, mit seinem Spruch. Gut, sagte ich. Der Staat will mir meine Beine zurückgeben. Das ist anständig, das ist ein reelles Geschäft. Was sind das für Beine? Gute Prothesen, sagte er. Und ich fragte, kann ich damit Fußball spielen? Er antwortete, man habe mit diesen Prothesen schon Berge bestiegen. Ich bin kein Bergsteiger, sagte ich, bin Fußballspieler. Kann ich damit wieder in der ersten Mannschaft des FC Vaterland Linksverbinder spielen? Herr Stranitzki, antwortete der Mann von der Invalidenfürsorge, das ist ein unmögliches Verlangen. Dann will ich die Beine nicht, sagte ich. Ich habe mit meinen Beinen verdient. Das war mein Geschäft. Und so will ich auch mit diesem neuen Bein wieder verdienen können. Der Staat soll mir gleichwertige Beine liefern, wenn er sie mir genommen hat, keine anderen. Oder ich bleibe, wie ich bin. Ein lebendiges Denkmal, dass der Staat an mir ein Verbrechen begangen hat. Dem Staat soll man heute gegenüber hart sein. Das ist meine Pflicht. Ich bin ein Charakter. Meine Beine oder keine. Ich hab sie doch so gern. Herr Stranitzki. Nicht weinen, Fräuleinchen, nicht weinen. Wer weiß, was noch kommt. Wer weiß, was der Stranitzki im Sinne hat, zu was er es noch bringt, wenn einmal die Chance kommt, die große, mächtige Chance. Und sie ist gekommen, Fräulein Marie. Und nicht nur für mich, sondern auch für den langen Anton und für Sie. Oh, Mariechen, Mariechen, hören Sie nicht die wunderschöne Trauermusik im Radio bei Fleischers im 6. Stock, schon den ganzen Morgen? Und wie nun der Innenminister seine Rede hält. Sein, dass ihn in dieser harten Prüfung die Liebe und die Verehrung der ganzen Nation trägt. Wir werden dem Helden von Finsterwalde und Saint-Plain-Plain die Treue bewahren, auch wenn er jetzt aussätzig ist, um das furchtbare, uns niederschmetternde Wort einmal auszusprechen. Gerade in dieser Stunde geloben... Lassen wir den Innenminister seine vielbeachtete und im Laufe des Tages öfters im Rundfunk wiederholte Rede halten. Lassen wir aber auch den Invaliden Stanislavski... Stranitzki. Mit seinen wilden Hoffnungen und Träumen, mit seiner Marie und dem Blindentaucher Anton in der Mansarde Nummer 14 zurück und wenden wir uns der Öffentlichkeit zu. War zwar der Nationalheld im Verlaufe der Zeit etwas aus der Mode gekommen, ja, belächelte man ihn eigentlich bei uns im Geheimen als ein Museumsstück, das als Staatsoberhaupt bei Denkmalseinweihungen, Staatsbesuchen und anderen patriotischen Feiern wohl noch ganz dekorativ wirkte, aber doch nicht mehr recht ernst zu nehmen war, so stellte nun seine Erkrankung den schon verblassten Ruhm glücklich wieder her, voll und ganz. Nie war Möwe so populär gewesen wie gerade jetzt. Sein Brustbild... Er hat das gleiche schräge Lächeln wie Clark Gable, während sein Gesicht doch sonst eigentlich mehr an Goethe erinnert. Sein Brustbild klebte mit einem Schlage von neuem an allen Mauern und hing in allen Zimmern. Der Aussatz unseres Nationalhelden erfüllte die Nation mit einem geradezu überwältigenden Mitleid. Die Zeitungen überboten sich mit Artikeln und Sondermeldungen. Ärztekongresse traten zusammen. Streiks um bessere Löhne wurden abgesagt mit dem Hinweis darauf, dass in Anbetracht des öffentlichen Unglücks materielle Streitigkeiten nicht am Platze seien. Komitees bildeten sich. Durch die Straßen zogen Kinder mit Sprechchören. Eine Plakette der Pro-Möwe-Gesellschaft zum Preis von 2 Mark wurde verkauft, die reißenden Absatz fand. Kurz, die Aufregung über die in unserer Gegend so seltene und die Fantasie so beschäftigende Krankheit war ungeheuer. Und daher war es auch nicht verwunderlich, dass die beiden Invaliden, wie sie nun wieder auf der zerstörten Treppe der ebenfalls zerstörten Kathedrale des Heiligen Sebastian saßen, wer kennt nicht diesen altehrwürdigen romanischen Bau mit dem gotischen Turm, dass diese beiden, der Beinlose und der Blinde, etwas mehr denn gewöhnlich übersehen wurden, dass kein einziges Geldstück in ihren schäbigen Blechteller fiel. Mittagsblatt, die Erkrankung unseres Nationalhelden, eine abessinische Form der Lepra, Epoche, die Epoche... Interview mit dem Lepra-Spezialisten Moderzahn. Ein Schoss, ich 13 Bälle in einem Spiel ins Tor und kam uns kleinen Leuten wie ein großer König vor. Ich war auf alle Fälle ein Kerl, der etwas galt. Ich hatte meine Bräute und wurde gut bezahlt. Da kam ein anderes Spielchen, das Spiel der großen Herren. Die Bälle, die sie schossen, die sahen wir nicht gern. Da zahlten wir die Gage und die war gar zu groß. Da wurdet ihr der Kinder und ich der Beine los. Promöwe-Plakette, kauf die Promöwe-Plakette. Ich war auf 13 Meeren in wundersamer Fahrt. Den Tintenfisch im Haare, Korallenrot im Bart. Es tanzten leis Galeeren voll Gold und Menschenbein in blauer Wellentiefe und ließen mich hinein. Da kam ein ander tauchen, uns tauchten große Herren. Die Meere wurden blutig, das sahen wir nicht gern. Da zahlten wir die Heuer und die war gar zu groß. Da wurdet ihr der Kinder und ich der Augen los. Nichts. Kein Pfennig. Niemand gibt was. Dafür kauft man schließlich Möwe-Plaketten, Anton. Schon den ganzen Tag in wahren Fudern. Du solltest nicht so verzweifelt sein. Ich habe Hunger. Hunger? Was heißt hier Hunger unter diesen Umständen? Bist du etwa aussätzig wie der Möwe? Ich schoss aus allen Lagen und traf mein Ziel genau. Besiegte jeden Torwart und manche schöne Frau. Die Epoche, Ärztekongress diskutiert über Möwes Aussatz. Die Epoche... Merkwürdig, Stranitzky. Noch gestern hat man doch die Zeitungsverkäufer nur von der Wirtschaftskrise schreien hören und von den internationalen Spannungen. Und jetzt rein nichts wie Möwe. Schon den ganzen Tag. Nichts wie Möwe. Das verstehst du wieder nicht, Anton. Da hat mir der Zeitungsverkäufer eine Illustrierte geliehen. Und da ist mit vielen Bildern auch die Zehe abgebildet von Möwe, die Aussätzige. Mein Gott. Farbig, ganz rot, mit weißen Pusteln drin, weiß wie Schnee, wie es in der Bibel heißt. Echt afrikanischer Aussatz. Da ist die größte Wirtschaftskrise eine Kleinigkeit daneben, wenn sowas an einem wuchert. Und hier ist der Möwe abgebildet, Anton. Oh, den Gesichtsausdruck solltest du sehen. Diese Fassung, die der Mensch hat, eine Würde, einfach kolossal. Da vergeht einem der Hunger auf der Stelle und der Mordsdurst, den ich den ganzen Tag habe. Das ist alles in der Illustrierten abgebildet? Alles, ganz genau. Farbig zum Teil. Ist das schließlich eine Sondernummer. Liegt er denn auf seiner Matratze, der Möwe, oder sitzt er? Was heißt hier Matratze? Er sitzt mit seinem kolossalen Gesichtsausdruck auf einem ganz neuen amerikanischen Krankenstuhl, mitten zwischen Blumen, Trauben, Pralines, Likören und Schokoladentorten, wo er sich mit einem Hebel in alle nur wünschbaren Lagen versetzen kann. Wie es heißt, mit drehbaren Tischen überall an den Lehnen und Lampen über den Kopf mit verschiedener Beleuchtung, mit eingebautem Telefon, Radio und Fernsehapparat und mit einem elektrischen Motor im Garten herumzufahren, den man auch noch durch das Fenster sieht mit dem großen Springbrunnen. Das sollst du sehen, Anton, diesen Krankenstuhl. Stuhl. Ist er wenigstens allein, unser kranker Nationalheld? Allein? Ein Nationalheld allein und noch bei der Krankheit? Da ist ein Bild zum Beispiel, wie ihn die Oberkrankenschwester gerade eine Zehe verbindet. Dazu leidet er, man sieht es, aber auch hier nimmt er sich zusammen. Und eine andere, die spritzt ihm etwas aufs Haar, während eine dritte Krankenschwester ihm das Bein hochhebt. Und ein Doktor mit einem dicken Bauch und einer dicken Brille, der nimmt einen Puls. Ha, das ist Haltung, Anton. Da können wir uns beide ein Beispiel nehmen. Wie sehen denn die Krankenschwestern aus, Stanitzky? Ach, Mädchen sind das, Anton. Mädchen. Da steht dir der Verstand still. Gewachsen, sag ich dir. Mit vorne viel und dann ganz schlank. Eine Blonde, da guckt noch so unter der Haube eine Locke raus. Und die zwei anderen sind schwarz. Och, ich sage dir, Krankenschwestern sind das. Sind aber auch Ehrenkrankenschwestern, heißt es. Eine ist eine berühmte Tänzerin und eine andere die Prinzessin von Teufelen. 10 solcher Krankenschwestern hat er. 10! Und dabei diese Haltung. Mein Gott, Stranitzky, wenn ich nur aussätzig wäre und dabei Nationalheld und den amerikanischen Krankenstuhl mit dem elektrischen Motor, da könntest du auch gut gebrauchen. Anton, versündige dich nicht. Bei der Krankheit. Da können wir noch von einem Riesenglück reden, dass wir nur die Beine verloren haben und die Augen. Aber wir müssen jetzt wieder singen, Anton, und den Blechteller hinhalten. Da kommt der dicke Bierbrauer Butzhofer vom Augustinerbräu. Sing, Anton, sing, sonst können wir heute Mittag die Suppenanstalt nicht bezahlen. Ich tauch den Ozeane durch grünen Tang zum Grund, und über mir die Sonne schien fern und bleich und rund. Es tanzten leis Galeeren voll Gold und Menschenbein in blauer Wellentiefe und ließen mich hinein. Nichts, wieder nichts. Nur eine Pro-Möwe-Plakette hat der Bierbrauer gekauft. Nichts, wieder nichts. Nur Pro-Möwe-Plaketten wurden verkauft. Und als der Invalide ohne Beine endlich spät am Nachmittag in seinem Wagen, den der Blinde vor sich herschob, vor die Bethlehem-Klinik gelangte, in welcher der erkrankte Nationalheld lag, hatten sie noch immer nichts verdient und noch immer nichts gegessen. Vor der Klinik aber stand ein Polizist, der die Neugierigen fernhielt. Der Nationalheld musste absolute Ruhe haben. Weitergehen, weitergehen. So, da wäre die Bethlehem-Klinik in diesem Park. Da wollen wir doch gleich unseren Mitinvaliden Möwe besuchen. Der Ort gefällt mir. Du wirst sehen, Möwe wird uns bitten, einstweilen hier zu logieren. Hm? Nicht übel. Da muss ich mir das noch überlegen. Eigentlich gefällt mir das Grand Hotel zu den 4 Jahreszeiten fast noch besser. Weitergehen, weitergehen. Hm? Ein schöner Polizist vor dem Eingang, ein braver Polizist mit einem weißen Helm und einem kleinen braunen Schnauz unter der Nase. Weiße Handschuhe hat er auch. Der gefällt mir, Anton. Den werde ich zum Polizeileutnant befördern, wenn ich an der Regierung bin. Ich habe nun einmal ein kleines Faible für die Polizisten. Nur den Schnauz, den muss er mir abrasieren. Das ist mir ganz sogar unsympathisch. Weitergehen, weitergehen. Komm, Stranitzky, ich stoß dich weiter. Der lässt uns nicht durch. Es gibt nichts Schwereres, als einen Nationalhelden zu besuchen. Wir sind keine schönen Damen. Im Lande, wo ich eigentlich herkomme... Komm, lass mich mit deinem Beispiel in Ruhe. Ich weiß, was ich tue. Ich bin nicht umsonst Ehrenmitglied vom Polizeisportverein geworden, als ich gegen die Österreicher die 7 Tore schoss. Ich habe eine ungeheure Übung, mit der Polizei umzugehen. Weitergehen. Herr Polizist... Hier befindet sich die Klinik Bethlehem, in diesem schönen Park, nicht wahr? Weitergehen. Der Nationalheld braucht absolute Ruhe. Weitergehen. Ah, ich weiß, Herr Polizist, weitergehen, weitergehen. Diesen schönen Spruch, den haben Sie ja mächtig auswendig gelernt, wie sich das für die Polizei auch schickt. Aber da ich keine Beine habe, wie Sie sehen, so müssen Sie es zulassen, dass ich bleibe. Weitergehen, weitergehen. Ja, so ist es gut. Pflichterfüllung, wenn wir das merken. Ich habe Verständnis für Pflichterfüllung. Für Pflichterfüllung bis zum Letzten. In einem gesunden Staat muss das so sein. Sie staunen, Herr Polizist, über meine Worte. Begreiflich, nur begreiflich. Wir sind gegenwärtig noch etwas sehr zerlumpt, das gebe ich zu. Und besonders mein Freund Anton, der blinde Ex-Taucher, der macht einen wilden Eindruck. Aber das Schicksal will hoch hinaus mit uns. Wir werden bald die Regierung bilden. Wir sind nämlich dem Möwe seine besten Freunde und machen einen kleinen Krankenbesuch. Ich werde Sie zum Polizeileutnant befördern, Herr Polizist. Ja, es macht, dass er fortkommt. Ich kann ja keinen Unsinn dulden. Ich mache Sie darauf aufmerksam, Herr Polizist, dass Ihr Verhalten einem zukünftigen Minister gegenüber derart ungeheure Wünsche offen lässt, dass ich Sie ganz unmöglich zum Polizeileutnant ernennen kann, sondern höchstens noch zum Polizeiwachtmeister. Aber nur, wenn Sie jetzt schön brav und manierlich werden. Sie haben Ihre Chance weitgehend verpasst. Ich bin ein urgemütlicher Mensch und verstehe meinen Spaß. Ich bin eine Seele von einem Menschen und gehe ungern gegen Invalide vor. Eine Seele von einem Menschen, verstehen Sie? Weitergehen. Weitergehen. Der will nicht, Anton. Der will einfach nicht. Trotz der Beförderung. Nicht einmal Wachtmeister will der werden. Das liegt an seinem Schnauz. Immer liegt das an einem Schnauz. Der uns in den Krieg schickte, der hatte einen. Der, gegen den wir Krieg führten, hatte einen. Der Tatarenkerl, welcher in Usbekistan wie eine Handgranate zwischen die Beine warf, der hat einen ganz großen, bis in die Ohren. Und jetzt dieser Polizist, wieder einen. Aber wozu haben wir deine Kraft, Anton? Deine 2,10 Meter? Nun einfach feste geradeaus gestoßen, so werden du und ich mit meinem Wagen schon zu unserer Möwe kommen. Los, Anton, los! Renn, Anton! Ich spielte Linksverbinder beim FC Vaterland. Ein Kerl wie ich rentierte dem Fußballspielverband. Und jetzt los, Anton! Ach, verflucht, Mama! Da läuft mich der Riesenkerl von einem Blinden einfach auf die Seite. Ich bin eine Seele von einem Menschen. Eine Seele. Da werden wir sehen. Da werden wir aber sehen. Nun schied mein Rumpf, ein Blinder auf einem Schinderkarren. Zu fordern meine Gage. Komm ich zu euch gefahren. Renn, Anton, renn mit meinem Wagen. Immer geradeaus, immer weiter. Der Weg ist schnurgerade. Und schon leuchtet die Bethlehem-Klinik mit weißen Mauern durch die Bäume und Blumen des Parks. Renn, Anton, los, Anton. Ja, Anton, Anton, los. Und so kam es, wie es kommen los, musste. Anton! Der Blinde, zerfetzt und riesenhaft wie er war, rannte in den Park hinein. Den Beinlosen vor sich herstoßend, der in seinem Wagen laut heulte vor Begeisterung. Beide ein Bild einer jammervollen und aussichtslosen Anstrengung, das Paradies auf Erden zu erreichen. Diese Klinik Bethlehem, die mir vor ihnen durch die Stämme leuchtete. Und von allen Seiten rannten Polizisten heran, verwirrt durch den seltsamen Anblick der beiden. Und in begreiflicher Furcht, man habe es auf den Nationalhelden abgesehen. Die Szene war peinlich. Wie Kletten hängten sich die Polizisten in ihren blau-roten Uniformen an den Riesen, von dem sie nicht ahnen konnten, dass er blind war. Und einer sprang ihm auf den Rücken, sodass er schließlich von der Menge überwältigt stöhnend zu Fall kam. Während der Beinlose Stranitzky führerlos in seinem Wagen weiterrollte, in einen Graben des Parks geriet und sich überschlug. Doch als es kam zum Zahlen, da war die Kasse leer. Des Fußballspielvereines, da zahlte keiner mehr. Kauf Möbelplaketten, kauf Möbelplaketten. Da liege ich nun, ohne Beine, mitten in einem Graben voll Blumen und Gras, Heuschrecken und Käfern. Es steht schlimm mit dir, Stranitzky. Dabei ist doch alles nur ein Missverständnis. Bleich wird einmal die Polizei werden, wenn sie erfährt, wie sie mit einem zukünftigen Minister umgegangen ist. Bleich und weiß, wie die Margriten, in denen ich liege. Denn das schwöre ich. Polizeiminister will ich werden. Polizeiminister. Und ob meinen Reformen wird sich die Welt noch wundern. Polizeiminister. Wenn nur dieses Nasenbluten nicht wäre. Dies verfluchte Nasenbluten. Schon ganz rot ist der Schmetterling geworden, der mir da im Gesicht herumflattert. Möwe-Plaketten, kauf Möwe-Plaketten! Doch als die beiden nun auf den Polizeiposten gebracht wurden, wie man sie nun verhörte, ohne dass jemand klug aus ihnen wurde, so dass man sie schließlich freiließ, nachdem man ihnen noch zu einer guten Suppe mit Brot verholfen hatte, da geschah das große Wunder. Eben. Das große Wunder. Noch diesen Nachmittag hatte ich wenig Hoffnung, dass es geschehe. Und nun ist es geschehen. Ich, I.P. Whiteblick, Journalist und Reporter von der Lyrik herkommend, bin gerettet. Das ist das Wunder. Noch diesen Nachmittag hatte der Chefredakteur Donner von der Epoche, wer liest nicht dieses Blatt, mich mit einer Stimme hinausgedonnert, verzeihen Sie diese Anspielung, aber sie liegt ja auf der Hand, mit einer Stimme, die ich mit allem Respekt nun doch als ziemlich heftig bezeichnen muss. Eine Sensation muss ich haben, eine wirkliche Sensation über Möbel, sonst kann man den ganzen Betrieb hier schließen und Hosenträger verkaufen. Etwas Handgreifliches, IP Whiteblick, etwas zum Heulen und Zähneklappern fürs liebe Publikum. Ich setze Sie vor die Tür, wenn im nächsten Blatt nicht ganze Nilströme von unseren Lesern geweint werden vor Mitleid und Rührung über unsere Möbel. Bei der dreimal heiligen Zeitungsschreiberei. Wozu haben wir denn sonst einen so prächtigen, aussätzigen Nationalhelden? Damit die Leute an ihn denken, dass die Schwarten nur so krachen vor lauter Patriotismus, statt dass sie ihre Köpfe mit Streikideen und anderem unnützen Zeug zerbrechen. Diese Chance heißt es ausnützen. Wir haben die Spalten mit Möbel zu füllen, IP Whiteblick, aber nicht mit ihrem abstrakten Gewäsch, sondern mit faustigen Tatsachen und wenn wir sie aus allen Fingern saugen müssen. Ach, man sollte sie in Druckerschwärze tauchen und durch die Presse jagen, mein Herr. Und wenn sie 10-mal der Goethe sind. Da bringt die Illustrierte die erste Abbildung des aussätzigen Sehens, die erste bei Mount Everest. Und wir müssen uns mit der zweiten begnügen. Kein Hund interessiert sich mehr für diese Knochen. Die neue Zeit bringt das erste Interview. Und wir können es nachdrucken. Eine Schlafkrankheitsepidemie bricht unter unseren Lesern aus, das garantiere ich Ihnen. Und nun kommt die Weltwoche mit der Artikelserie. Ich leide von Möbel selber. Auflage 4 Millionen. Einpacken! Wir können einpacken! Ich werde nächstens auch Gedichte schreiben. Und Sie, IP Whiteblick, was bringen Sie? Was wagen Sie mir hier auf diesen Tisch zu legen? Die Krankheit Baldur von Möbel und ihre soziale Bedeutung. Hä? Hinaus! So hat er gesprochen, Herr Chefredakteur Donner. Sie haben sich ja selbst überzeugen können. Es war grässlich. Schon machte ich mich auf meine Entlassung gefasst. Schon bereitete ich mich innerlich vor, meine Verlobung mit Molly Valli auflösen zu müssen. Sie kennen doch die reizende Soubrette der städtischen Bühnen. Da stoße ich auf meinem täglichen Gang zum Polizeichef auf den Vorfall mit den zwei Invaliden. Auf diese verworrene Lappalie, die sich im Park der Bethlehem-Klinik ereignete. Und nun passierte das Wunder. Das große Wunder. Ich hatte eine Idee. Sogar Chefredakteur Donner war angetan, als er von dieser Idee, von meiner Idee, hörte. Sehen Sie, Weitbleckerchen, das ist eine Idee, was da aus Ihrem hohlen Köpfchen herausgesäuselt kommt. Eine ganz brauchbare Idee. Ebenso gut für die Tränendrüsen wie für den Patriotismus. Habe doch gleich gedacht, wenn sich ein Dichterling anstrengt, kommt mit der Zeit schon etwas heraus aus der eingetrockneten Zitrone. Da wollen wir doch mal unsere Verbindung spielen lassen. Morgen sollen Sie vor Ihrem Möbel stehen und dem kranken Mann mal Ihre Angelegenheit herunterstammeln. Und so stand ich denn schon am anderen Tage vor unserem Nationalhelden in der Bethlehem-Klinik. Ich brauche Ihnen wohl den amerikanischen Krankenstuhl nicht mehr zu beschreiben, in welchem er saß. Auch seine Haltung war die übliche. Von den Krankenschwestern umgaben ihn 3. Die Prinzessin von Teufelern darunter. Von den Ärzten Molazar. Baldur von Möwe trank gerade Grapefruit-Juice. Seine Stimme klang schmerzlich, aber gefasst, ganz seiner Haltung entsprechend. Vielleicht noch etwas ernster, wie von jenseits her, von einer Welt, die wir nicht kennen. Junger Mann, ich leide. Frau Sorge sucht mich heim, die Goethe so trefflich in seinem Faust 2. Teil beschrieben hat, den ich schon in Finsterwalde las und jetzt zum 12. Mal. Doch ist es stets einer meiner Maximen gewesen, nur im Leid liege unser Heil. In der Tat, Exzellenz. Ich habe gekämpft. Ich stand unerschütterlich bei Saint-Plain-Plain, war voll und ganz diesem Leben und meinem Volke zugewandt. Doch jetzt, junger Mann, kommt für mich ausschließlich das andere. Das Unaussprechliche. Das Unaussprechliche. Das andere. Noch etwas Grapefruit-Juice, Prinzessin von Teufeln. Noch etwas Biskuit. Und zur Fest verbreiten Sie Poulet, Kaltgurkensalat und zwei Eier. Sowie den Chateau Neuf du Pas. Ja? Ich bin erschüttert, Exzellenz. Doch, junger Mann, nun zu Ihnen. Was haben Sie mir zu sagen? Sprechen Sie frisch von der Leber weg. Ich liebe das. Ich habe Verständnis für die Jugend. Exzellenz, wir sind alle von der Erkrankung Ihres rechten Fußes... Der linke Fuß? Der linke ist krank. Donnerwetter noch mal. Die große Zehe vom linken Fuß. Verzeihung, Exzellenz. Der linke, natürlich, Exzellenz, der linke Fuß. Ich meine auch immer links, Exzellenz, wenn ich rechts sage. Schon in der Schule, Exzellenz... Verzeihung. Exzellenz, wir sind alle von der Erkrankung Ihres linken Fußes erschüttert. Durch und durch. Das ganze Volk ist erschüttert und zum ersten Male seit langem wieder geeint. Die Erkrankung, Eure Exzellenz, ist somit eine politische Tat. Diese Tat gilt es nun auszubauen. Und dazu sind wir von der Presse da, Exzellenz. Gewiss. Die Artikelserie, Eure Exzellenz, Ich leide, wird das Ihre tun. Doch ist dies nicht genug. Je mehr das Volk am Leiden Eurer Exzellenz teilnimmt, umso besser, umso positiver. Man hat Exzellenz interviewt. Wirkungsvoll. Die aussätzige Zehe wurde fotografiert. Das Bild ließ uns erschauern. Exzellenz wurde abgebildet im Kreise ihrer besorgten Familie. Wir sorgten mit. Exzellenz zeigten sich inmitten weinender Schulkinder. Wir weinten mit. Nur ein Dokument fehlt, Exzellenz. Das entscheidende Dokument. Das Dokument der Liebe und der Verehrung der Geringsten. Dem ist energisch abzuhelfen. Geruhen, Exzellenz, in der Bethlehem-Klinik zwei Invalide zu empfangen. Einen Beinlosen und einen Blinden. Bringen, Exzellenz, dieses Opfer. Die Öffentlichkeit wäre begeistert über diese Begegnung und das Mitgefühl der Bevölkerung mit einem Schlag lückenlos ausgedrückt. So war meine Rede. Das Gesicht des Nationalhelden hellte sich zum Glück nach der Verdüsterung wieder auf, die ich durch meine Verwechslung des linken mit dem rechten Bein heraufbeschworen hatte. Und er erklärte sich nach einigem Zögern einverstanden. Sowohl die Epoche als auch der Rundfunk, der sich diesem Unternehmen anschloss, versprachen sich von der zu erwartenden, überaus rührenden Szene viel. Wir waren überzeugt, damit der Pro-Möwe-Bewegung einen neuen Auftrieb zu geben. Lief doch das ganze Gefahr, etwas abzuflauen. Dazu kam noch, dass sich die Ärztekonferenz nicht recht über den Aussatz einigen konnte. Ja, dass sogar Stimmen laut wurden, die ihn bezweifelten. Doch reden wir nicht mehr darüber. Wer wirklich patriotisch denkt, glaubt an Möwes Aussatz. Das ist doch sonnenklar. Meine Aufgabe war nun, die beiden Invaliden aufzusuchen. Ich machte mich auf den Weg. Industrieviertel in der Nähe der Seifenfabrik Huber, Mozartstraße 427, 8. Stock, Mansarde Nummer 14. Vor der Haustür der verrostete Wagen des Beinlosen, das Treppenhaus riecht unten nach Bohnen und Speck, in der Mitte nach Sauerkraut, weiter oben machen sich Heringe bemerkbar. Ein betrunkener Herr mit Vollbart kommt mir entgegen. Kindergeschrei. Später ein Fräulein mit Schweigende über diese Szene. Durch ein zerbrochenes Fenster fällt die Abendsonne. Aus dem 6. Stock dringt Der Tod und das Mädchen von Schubert. Das Radio bringt nur ernste Musik, das schickt sich jetzt. Im 7. Stock ist eine heftige Stimme zu hören, die mich an Chefredakteur Donner erinnert. Endlich erreiche ich das 8. Stockwerk. Jetzt riecht es durchdringend nach Knoblauch. In einem ebenso düsteren wie schmutzigen Korridor suche ich mühsam die Mansarde Nummer 14. Ich klopfe und öffne eine Tür. An einem wackligen Holztisch sitzt ein Blinder, riesenhaft. Und hinten im Raum liegt auf einer schäbigen Matratze und einem ebenso schäbigen Militärmantel einer ohne Beine. Entschuldigung. Mein Name ist Weitblick. I.P. Weitblick. Ich komme von der Presse. Sie sind ohne Zweifel Herr Strapitzky. Stranitzky. Adolf Josef Stranitzky. Der bekannte Fußballer. Sie wissen, der 1938 gegen die Österreicher das Ausgleichstor erzielte. Sie haben gestern Abend vor der Bethlehem-Klinik den Wunsch geäußert, unseren allerseits beliebten Nationalhelden Baldur von Möwe aufzusuchen, um ihm Ihre Verehrung auszudrücken. Was heißt hier Verehrung? Um ihm eine unbedingte, riesenhafte Verehrung und mein volles Verständnis für seine Lage auszudrücken, mein Herr. Sie wurden jedoch von der Polizei leider verhindert. Ein Missverständnis, mein Herr. Ein lächerliches Missverständnis. Es wird für die Polizei nicht die geringsten Folgen haben. Sie sind demnach nicht verbittert. Sie haben immer noch im Sinn, unsere Nationalhelden zu besuchen. Ich werde Möwe besuchen, Herr Journalist. Eben. Baldur von Möwe ist bereit, Sie und Ihren blinden Kameraden morgen zu empfangen. Mein Gott. Um 10 Uhr vormittags. Um 10 Uhr vormittags? Der Empfang wird durch den Rundfunk nach den Nachrichten im Echo der Zeit übertragen und kommt auf die erste Seite der Epoche. Mit Abbildungen. Im Rundfunk. Und in der Epoche. Mit Abbildung. Um 9.30 Uhr werde ich Sie im Buick-Chefredakteur Donners hier in der Mozartstraße abholen, meine Herren. Mit einem Buick? Dies, meine Herren, bin ich beauftragt, Ihnen im Namen Baldur von Möwes mitzuteilen. Wir sehen uns morgen wieder, am größten Tag Ihres Lebens. Auf Wiedersehen, meine Herren. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Morgen. Am größten Tag meines Lebens. Mit einem Buick. Und schon ist er weg, der Herr von der Presse. Dies der Besuch, den IP Whiteblack den beiden Invaliden machte. Ein Besuch, der sich bei den übertriebenen Hoffnungen, die der Beinlose auf Möwe setzte, natürlich in der Folge nur verhängnisvoll auswirken konnte. Sie werden es ja sehen. Da saßen denn die beiden, der frühere Taucher und der einstige Fußballspieler, in ihrer armseligen Mansarde im Licht einer riesenhaften roten Abendsonne, die sich eben anschickte, hinter das Gebäude des Schlüpferkonzerns zu rollen, und schwiegen. Ein Wunder war geschehen, ein großes Wunder. Nur das wussten sie, und wahrhaftig, sie hatten beide die Hände gefaltet vor ihrem großen, abenteuerlichen Glück. Herr Stranitzky! Herr Anton! Die Marie. Treten Sie ein, Fräulein Marie. Sie sind ja totenbleich, Herr Stranitzky. Und der Anton wackelt mit seinem Kopf beständig hin und her. Er kann es eben immer noch nicht fassen, der Anton. Fräulein Mariechen, wir sind vom Möwe eingeladen worden, ihn morgen um 10 zu besuchen. Mit einem Buick. Herr Stranitzky. Ich habe es doch immer gefühlt, dass etwas Außerordentliches kommt. Schon gestern, wie uns die Polizei mit einmal Brot und Suppe gab, da habe ich gedacht, die haben eben eine Ahnung, dass es mit uns etwas Besonderes ist. Und nun mit einem Schlag sind wir in die Bethlehem-Klinik eingeladen. Jetzt werde ich mit Möwe sprechen. Und ich werde Polizeiminister, Freund Marie. Das habe ich mir felsenfest vorgenommen, als ich im Graben lag. Aber Herr Stranitzky. Nicht mehr Herr Stranitzky. Sagen Sie mir jetzt Adolf Josef, Fräuleinchen. Denn nun sind Sie meine Braut. Mein Wort. Ich werde mir nun auch Beine machen lassen. Nicht staatliche, nein, ganz private. Meistens aber natürlich fahren wir mit dem Dienstwagen und einem Chauffeur. Adolf, Josef. Und Sie, Mariechen, zu dir wird man dann Frau Minister sagen. Und du wirst mit mir in einer kleinen Villa wohnen, mit Zwergen im Garten und Rehlein, alle aus Gips. In einem Hause voll mit Boilern und Kühlschränken, elektrischen Waschmaschinen, Staubsaugern und eine Ölheizung. Alles, was du nur willst, Mariechen. Samt einen Haufen von Dienstmädchen und Dienern. Ich will das ja gar nicht, Adolf Josef. Das habe ich ja alles gar nicht nötig. Und auch der Anton will das nicht. Er sagt ja kein Wort und schüttelt nur den Kopf. Wenn ich nur dich habe. Und die staatlichen Beine tun's auch. Und du weißt ja noch gar nicht, was der Möwe von dir will. Wer kennt auch von uns einen Nationalhelden? Stranitzky. Mein Stranitzkylein. Ich will arbeiten, das verspreche ich dir. Für dich und für Anton. Und ich werde deine Frau sein. Und das geniert mich doch nicht, dass du keine Beine hast. Kommt nicht in Frage mit Arbeiten. Mit dem Schlüpferkonzern ist es aus. Frau Ministerin sollst du werden und nichts anderes. Und der Anton soll ebenso hübsche Krankenschwestern haben wie der Möwe, samt einer Prinzessin von Teufelin. Ich habe noch meinen Stolz. Die Zeiten müssen jetzt einmal geändert werden, basta. Ich weiß, wie man einen Nationalhelden behandelt. Kein Mensch hat geglaubt, dass ich zum Möwe komme, aber nun werde ich eingeladen und in einem Buick zu ihm geführt. Und der Anton mit, der immer an allem zweifelt. Der Rundfunk überträgt den ganzen Empfang und in der Epoche, da kommen wir auf die erste Seite. Ja, das sind schließlich Tatsachen. Ach, Unsinn, Stranitzky, ist doch alles Unsinn. Im Land, wo ich eigentlich herkomme, hatten wir einen Nationalhelden, der einem Arbeitslosen einmal 100 Franken schenkte. Der Arbeitslose tankt sich damit gleich zu Tode und der Nationalheld verdiente mit der Reklame, die ihm seine Wohltätigkeit machte, mindestens 10.000 Franken. Stranitzky! Stranitzky! Oh! Oh! Oh! Stranitzky! Oh! Oh! Das ist der Herr Korbmacher von unten. Und der Herr Fleischer vom sechsten Stock. Der Herr mit dem Vollbart. Und Fräulein Luise. Ja, Stranitzky, der Herr von der Presse hat es meiner Frau gesagt. Sie sind eingeladen zum Möwe. Das ganze Quartier weiß es. Gratuliere, gratuliere. Da sagen Sie es hoffentlich den Nationalhelden, wie es uns kleinen Leuten geht. Nicht wahr, Stranitzky? Das ist schließlich Ihre Pflicht, Mann. Wie niedrige Löhne wir in der Seifenfabrik haben. Wie schlecht die feinen Herren zahlen. Wie teuer der Pflaumenschnaps geworden ist. Und wir mit unseren kleinen Lebensmittelreden, wie alles in die Konsume geht und wir das Nachsehen haben. Alles werde ich dem Möwe sagen. Meine Rede an den Nationalhelden wird im Radio übertragen, da können Sie es hören. Leute, Bewohner dieser Mietskaserne in der Mozartstraße Nummer 427. Ein großer Moment ist für uns alle gekommen. Und nicht nur für uns, für das ganze Land. Ein patriotischer Moment. Unser Nationalheld, der Held von Finsterwalde und Saint-Plain-Quain, ist durch seinen grauenhaften Aussatz zur Einsicht gekommen, dass man sich zusammentun muss, die Oberen und die Unteren, die Reichen und die Armen, und dies absolut radikal. Deshalb hat er mich, den Invaliden Stranitzky, zu sich gerufen, um mit mir zu beraten. Mehr kann ich nicht verraten. Es gibt eben dann noch Geheimnisse, Staatsgeheimnisse. Wichtige Dinge stehen bevor, umwälzende Dinge. Lasst uns daher den morgigen Tag festlich begehen. Gefasst und festlich. Am Radio werden wir alles hören. Und in der Epoche. Kauft die Epoche, hat der Herr von der Presse meiner Frau gesagt. Ich lade alle zu mir ein. Herr Fleischer stellt uns aus seinem Laden Schinken, Eier, Speck, Salami und Käse auf und was er sonst noch hat zum großen Fest. Morgen muss gefeiert werden. Ich bezahle alles. Und Pflaumenschnaps, Kirsch, Kartoffelschnaps, Absinthe, Stranitzkylein, mein Stranitzkylein, wenn das nur gut geht, mein Stranitzkylein. Und so kam denn der so sehnlichst erwartete andere Morgen. Dieser für den früheren Fußballspieler so verhängnisvolle Tag. Punkt 9.30 Uhr fuhr IP White Black mit dem Buick vor. Die halbe Mozartstraße war versammelt. Unter Hochrufen wurde der Beinlose in den Wagen gehoben. Er trug seine alte Soldatenuniform. Neben ihm saß der Blinde im blauen Kleide der Marine. Dann fuhren sie durch die Straßen unserer Hauptstadt an der Kathedrale des heiligen Sebastian vorbei. Die schwarz umflorten Riesenbilder des Nationalhelden sahen ernst auf den geräuschlos dahinfahrenden Buick herunter. An den Straßenecken fand Möwes, ich leide, reißenden Absatz. Ein Riesengeschäft, allein die Live bot ihm für das Übersetzungsrecht $2 Millionen. 9:55 Uhr bog der Wagen in den Park der Bethlehem-Klinik ein. Der Chefarzt erwartete sie am Eingang des Spitals, Krankenschwestern und Assistenten, die gedämpft in die Hände klatschten. Man hob den Beinlosen in einen fahrbaren Krankenstuhl, den der Marinetaucher seiner Gewohnheit nach vor sich herschob. Die Prinzessin von Teufelen, die den beiden Invaliden den Weg wies, weinte vor Rührung. Endlich erreichte der Zug die große Halle, die überfüllt war von den Geschenken aller Länder und ihrer Regierungen. Auf dem Kamin standen in kostbaren Rahmen die Bilder ihrer Majestät, der Königin Elisabeth von England, den Thronfolger auf dem Schoß, sowie des amerikanischen Präsidenten. Dazwischen eine mit Diamanten besetzte Tabakspfeife, ein Geschenk Stalins. Darüber ein schweres goldenes Kreuz vom Nuntius überreicht. Der Nationalheld befand sich in seinem amerikanischen Krankenstuhl. Den aussätzigen linken Fuß durch einen speziell für diesen Zweck von Moderzahn konstruierten Halter leicht emporgehoben. Wie er die beiden Invaliden erblickte, legte er Goethes Faust, es war die Insel-Dünndruck-Ausgabe, in der er eben gelesen hatte, auf die Seite und lächelte sein berühmtes, schräges Lächeln, wenn auch etwas schmerzlicher als sonst. Ihm zu Füßen balgten sich zwei junge zahme Löwen, ein Geschenk des untröstlichen Kaisers von Abessinien. Im Hintergrund standen die Ehrenkrankenschwestern. Es war totenstill. Der Beinlose war bleich und neigte sich in seinem Krankenstuhl vor, den Nationalhelden gierig betrachtend. Endlich fing IP Whiteblick an zu sprechen, ein Mikrofon in der Rechten. Der große Augenblick war gekommen. Exzellenz, ich habe die Ehre, Ihnen zwei einfache Männer aus dem Volk, zwei Kriegsinvalide, wie es sie ja zu Abertausenden in unserem Lande gibt, vorzustellen. Herr Strawitzki. Stranitzky. Adolf Josef Stranitzky. Stranitzky und Herr Anton. Anton. Sieh da. Zwei alte Krieger? Freut mich. Freut mich ganz ungemein. Warne Finsterwalde? Wurden verwundet in Saint-Plain-Plain? In Usbekistan. Unter Anton bei der Mündung vom Irrawaddy, Herr Möwe. Exzellenz, Stempitzki, Exzellenz. Man sagt Exzellenz zu unserem Nationalhelden. Aber, junger Freund, warum soll dieser brave Mann nicht Herr Möwe zu mir sagen? Sind er und ich doch Kameraden. Bravo, bravo, bravo, unsere braven Krieger haben die Beine verloren und die Augen und ich bin aussätzig. Da haben wir ja schließlich alle etwas zu leiden. Eben, Herr Möwe. Und da heißt es denn für uns alle drei, Kopf hoch, Zähne zusammenbeißen und unsere Pflicht erfüllen dem Vaterland gegenüber wie einst bei Saint-Plain-Plain. Usbekistan und beim Irrawaddy. Herr Möwe, Sie haben ja aus dem Herzen gesprochen. Lassen Sie uns daher keine Flausen mehr machen und auf den Sinn unserer Zusammenkunft kommen. Aber mein guter Herr Nationalheld, es hat 12 geschlagen. Wir sitzen uns in Krankenstühlen gegenüber. Sie, der große Mann von Senkplingpling und Finsterwalde, der Ministerpräsident unseres Landes, aussätzig bis auf die Knochen, im Bälde ein ekelerregendes Gespenst. Und ich, ein ehemaliger Fußballspieler, nun ohne Beine, ein nutzloser Rumpf. Aber mein guter... Das sind Tatsachen, an denen es nichts zu rütteln gibt. Nun gut, wir sind es gewohnt, den Tatsachen kaltblütig ins Auge zu schauen. Und wir haben ihnen ins Auge geschaut. Herr Nationalheld, das steht vor der Geschichte fest. Sie, indem Sie mich zu sich gerufen haben, und ich, indem ich Ihrem Ruf folgte. Sie gehören nun zu uns. Zu den Tausenden und Abertausenden ohne Beine, ohne Arme, ohne Augen, ja, ohne Gesicht, die in unserem Vaterlande leben. Wir Invaliden heißen Sie mit Pauken und Trompeten willkommen. Wir nehmen Sie im Triumph in unsere unabsehbaren Reihen auf. Ja, aber mein Herr Nationalheld, die Augen der Nation sind in diesem unerhörten Moment voll und ganz auf uns gerichtet. Die Rundfunkhörer des Landes erzittern. Der Wendepunkt der Weltgeschichte ist gekommen. Sie haben die Macht, Herr Nationalheld, die Organisation, die Presse, die Armee hinter sich. Und ich? Die Ohnmacht, die Armut, den Hunger. Sie sind in aller Munde. Meinen Namen hat man vergessen. Und dennoch sind wir nicht gegeneinander, sondern füreinander. Wir sind eins geworden durch eine Krankheit, die an uns beiden zugleich wuchert. Durch die Not der Zeit. Sie hat der Staatsdienst aussätzig gemacht, indem sie im fernen Abessinien nach der Sitte dieser Gegend barfuß eine armselige Hütte betreten mussten. Und mich beinlos durch eine tatarische Handgranate. So lasst uns daher kämpfen, dass unsere Leiden nicht auch noch sinnlos werden. Aber nichts gibt Ihnen Ihre Zehe, nichts mir meine Beine wieder, Herr Nationalheld. Lassen wir diese Organe fahren, brauchen wir unsere Köpfe. Die hat jetzt das Volk nötig. Unser Leid können wir nicht ändern, wohl aber den Grund unseres Leidens. Sie haben in Abessinien eine armselige Hütte besucht. Gut, auch in unserem Lande gibt es fürchterliche Wohnungen. Lasst uns dafür sorgen, dass es sie nirgend mehr gibt. Ich wurde durch den Krieg zugrunde gerichtet. Gut, so soll es keinen Krieg mehr geben. Dies ist der Sinn unseres Bundes. Diese Verbrüderung auf Tod und Leben eines Aussätzigen mit einem Beinlosen und einem Blinden, die sich hier vor der ganzen Nation dank der herrlichen Erfindung der Presse und des Radios vollzieht. Was eine Generation von Sportlern, Vegetariern und Abstinenten, von kerngesunden Menschen nicht vermochte, den Frieden dieser Welt, werden wir siechen, halbierten, zusammengehauenen Vermögen. Nun, wir werden zusammen eine Regierung bilden, Herr Nationalheld. Das Naheliegendste, ich weiß. Ich stelle mich als Polizeiminister zu Ihrer Verfügung. Ich bringe gern das Opfer. Ich bin bereit, ebenfalls das Innere zu übernehmen. Auch das Außenministerium, falls Sie es wünschen. Ich habe mich im Geiste immer ganz besonders mit dieser Materie beschäftigt. Anton, die Finanzen und die Kirchen. Ja. Nie ist eine Regierung unter günstigeren Umständen und größeren Chancen gebildet worden, Herr Nationalheld. Ich verstehe vollkommen, mein braver Mann, Ihre Ideale, aber... Sie sind ergriffen, Herr Nationalheld. Sie verstehen. Sie sind demnach einverstanden. Ich sehe es aus Ihrem Antlitz, aus Ihrem ungeduldigen Hin- und Herrutschen auf Ihrem amerikanischen Krankenstuhl. Doch Geduld. Morgen sehen wir uns wieder. Morgen beginnen wir mit der Rettungsaktion der Weltgeschichte. Den heutigen Tag, Herr Nationalheld, will ich doch mit meinen Freunden begehen. Mit den einfachen Leuten der Mozartstraße Nummer 427. Es hat mich sehr gefreut. Überaus gefreut. Ich wünsche so wackeren Kriegern das Beste. Die Bilder, Prinzessin von Teufelin. Die Bilder, ja? Dies die Begegnung des beinlosen Fußballspielers mit unserem Nationalhelden. Das traurige Ende ist bald erzählt. Noch händigte die Prinzessin von Teufelen den beiden Invaliden je ein Bild Möwes aus, mit eigenhändiger Unterschrift, ihn darstellend, wie er auf dem einen in Finsterwalde litt und auf dem anderen in Saint-Plain-Plain ausharrte. Dann schaffte man die beiden vom erschöpften Möwe fort, der von Moderzahn sofort ins Bett gebracht wurde. Der Fußballspieler, der das peinliche Schweigen der bestürzten Gesellschaft nicht beachtete, triumphierte, er sah sich als Minister. In der Mozartstraße, wohin der Buick ihn und Anton zurückbrachte, wurde er mit Begeisterung empfangen. In Fleisch aus guter Stube im 6. Stock begann ein wildes Fest, das den ganzen Tag überdauerte. Gemeinsam erwarteten alle die Übertragung der großen politischen Aktion des Fußballspielers nach den 8 Uhr Abendnachrichten im Radio, auf dem die eigenhändig unterschriebenen Porträts unseres Nationalhelden drohen. Das war eine Rede. Nun werden andere Zeiten kommen. Gleich wird es im Radio hören, die Rede. Steinige Korn, Kirsch, Zwetschgenschnaps, Pflaumenschnaps. Diese Torte, diese Schokolade. Oh, ich werde nur noch große Industrielle zu meinen Kunden zählen. Filmstars und Agakade. Mit uns Reis kommen sie nicht. Ananas und Schokolade. Meine liebste Braut Marie, mein Anton. Nun haben wir durchgerungen. Noch eine Nacht auf unseren löchrigen Matratzen und dann auf in die 4 Jahreszeiten, unsere Appartemente zu beziehen. Aber wir wollen nie vergessen, woher wir stammen. Das wollen wir uns hier bei diesem Gläschen Champagner feierlich versprechen. Und dass wir uns jetzt nicht einbilden, es geht nun ohne Schwierigkeiten, Anton. Die Presse wird revoltieren. Ich bin ein Realist, ich sehe das voraus. Die Nationalisten, die Christlich-Demokraten, die Sozialisten und die Kommunisten. Stürme werden kommen, Stürme wie bei einem Erdbeben. Das gibt's immer, wenn die Welt geändert wird. Wir müssen uns daher nicht wundern. Hauptsache ist, dass wir wissen, was wir wollen. Ja, richtig, sehr richtig. Dem Herrn Fleischer richten wir einen riesigen Lebensmittelladen ein. Direkt in der Kathedrale des heiligen Sebastian. Mit einer großen Staatspension, damit alle armen Leute bei ihm ohne zu zahlen einkaufen können. Würste, weißes Brot, Schlagsahne, was sie nur wollen. Und Herr Korbmacher übernimmt gleich die Seifenfabrik Huber als Direktor mit 10 Monaten Ferien im Jahr. Und der Herr mit dem Vollbart, der kriegt ein Spirituosen- und Weingeschäft. Ah, ich werde Schnapsmillionär, Weinmilliardär, meine Lieben, Likörbillionär. Und der Fräulein Luise richten wir ein Rokokohäuschen ein, in einen französischen Park mit Perserteppichen und Kirschbaumbettchen, mit Mahagonisesseln und Vorhängen, aus Brüsseler Spitz mit japanischen Tässchen, chinesischen Wäschchen und Meißner Porzellanfigürchen, mit silbernem und goldenem Besteck und Plüsch. So, jetzt kommt's, dass ich oder Woche! So hört denn, meine Lieben und Getreuen, meine gewaltige Rede, meine Ernennung zum Polizei-, Innen- und Außenminister! Wir sind mit unserem Mikrofon hier in der Bethlehem-Klinik, um einem feierlichen, bedeutungsvollen Akt beizuwohnen. Der Reporter? Nicht ist der Reporter. Hohen Staatsakt, den unser Nationalheld wie so oft die Weihe gab. Sei es, als er den Frieden von Konolfingen unterzeichnete oder den Vertrag von Pitangui. Nein, einen Akt der stillen Nächstenliebe, der ohne Protokoll, ohne äußerlichen Pomp einfach geschieht. Baldur von Möwe empfängt 2 einfache Leute aus dem Volk. 2 Mitmenschen, die unter der Unbill der Zeit besonders schwer leiden müssen. 2 Invalide. Die Begegnung ist ja noch gerade für unseren Nationalhelden so überaus bezeichnend. Denn wer wüsste mehr, was Leiden heißt, als gerade er? So verkehrte er denn gerade mit diesen einfachen Soldaten, die in fremden Landen im letzten Krieg schwer verwundet worden waren, im Ton einer herzlichen Kameradschaft. Unsere braven Krieger haben die Beine verloren und die Augen, und ich bin aussätzig. Da haben wir ja schließlich alle etwas zu leiden. Eben, Herr Möwe. Das da heißt es denn für uns alle 3, Kopf hoch, Zähne zusammenbeißen und unsere Pflicht erfüllen dem Vaterland gegenüber wie eins bei Saint-Plain-Plain, Usbekistan und beim Irrawaddy. Achtung, jetzt kommt meine Rede. Herr Möwe, Sie haben ja aus dem Herzen gesprochen. Nichts ist wohl bezeichnender für die tiefe Liebe, die gerade das Volk, der einfache Mann auf der Straße, unserem Nationalhelden entgegenbringt, als dieses treuherzige Antworten eines Invaliden, wie wir sie so zahlreich in unserer Stadt sehen. So rührte denn auch diese Begegnung alle aufs Tiefste. Unauslöschlich wird sie den beiden Invaliden im Gedächtnis haften bleiben. Lernten sie doch in unserem Nationalhelden einen Mann kennen, der trotz seiner Leiden auch für sie sorgt. Einer sorgt für alle und alle sorgen für einen. Nie wurde dies wahrer als diesen Morgen in der Bethlehem-Klinik. So durften die beiden Invaliden denn am Schluss mit leuchtenden Augen eine Fotografie unseres Nationalhelden entgegennehmen, dessen gütige Stimme wir noch einmal hören. Es hat mich sehr gefreut. Überaus gefreut. Ich wünsche so wackeren Kriegern das Beste. Die Bilder, Prinzessin von Teufelin. Die Bilder. Ja? Sie hörten im Echo der Woche eine Aufnahme einer kleinen Feier in der Bethlehem-Klinik. Reporter war IP Whiteblatt. Wir kommen nun zur Entwicklung des Schwindel, alles Schwindel! Stranitzky hat gelogen. Das ist ja alles gelogen. Ja, und wer zahlt den Kindern? Die Salami, ja, den Schnaps, den Champagner. Das ist ja eine Gaunerei. Der hat uns ja gelogen. Der Tumult war ungeheuer, als sich die Hoffnung des Invaliden in nichts auflöste. Herr Korbmacher, leider müssen wir das sagen, zerschmetterte auf dem Schädel des ehemaligen Fußballspielers Möwes Bild von Saint-Plapin, Fleischer jenes von Finsterwalde. Der Herr mit dem Vollbart schlug mit der Champagnerflasche zu, bis der Blinde sie alle zur Seite warf. Der Riese nahm den Beinlosen wie ein Kind auf die Arme, raste mit ihm die vertraute Treppe hinunter, 6 Stockwerke, setzte ihn in den Wagen und verschwand in der Nacht, vom Beinlosen geleitet, bevor noch die weinende Marie ihnen folgen konnte. So ist es recht. Wie ein Held hast du mich aus der Toben der Meute gerettet. Weiter, immer weiter. Ich war ein Narr, ich wollte Minister werden. Und nun bin ich ein beinloser Fußballspieler geblieben. Geradeaus, immer nur geradeaus. Die ganze Mozartstraße entlang, an der Seifenfabrik Huber vorbei, gegen den Schlüpferkonzern. Weiter. Ich war ein Invalider, wohl aus Usbekistan. Da schwoll dem Held von Plemple die große Zehe an. Ich fasste wilde Hoffnung aus unser beider Not, auf aller Menschen Frieden, auf Arbeit und auf Brot. Möbelplaketten, kauf Möbelplaketten. Doch ach, es gibt auf Erden wohl zweierlei Mitleid. Ein großes, interessantes und eins im Alltagskleid. Das Große für den Helden, das Kleine war für mich. O wilde, goldene Hoffnung, wie liebte ich doch dich. Die Epoche, Nationalheld empfängt 2 Invalide. Und meine Augen sahen das, was ihr nie gesehen. Versunkene fremde Schiffe, der Kraken tückisch wehen. Da auf dem Irrawaddy verlor ich mein Gesicht. Ich sah nicht mehr die Meere im Schatten. Grünen Licht. Möbelplaketten, kauf Möbelplaketten. Und was ich einst gesehen, das bleibt bei mir als Bild. Medusen und Korallen, der Haifisch, bös und wild. Doch wilder als der Abgrund ist nur des Menschen Brust. Verloren sind die Toren, die solches nicht gewusst. Stranitzkylein, mein Stranitzkylein, Stranitzkylein. So zogen sie dahin. So verschwanden sie in der Nacht unserer Stadt. Als der Morgen kam, zog man den Wagen aus dem Kanal hinter der Seifenfabrik. Der Beinlose hatte den Blinden wohl mit Absicht in den gemeinsamen Untergang gesteuert. Die Leichen der beiden dagegen fand man erst im nächsten Frühjahr. In derselben Woche des Monat März, in der man unsere Nationalhelden unter riesiger Teilnahme der Bevölkerung beerdigte. Ein heimtückischer Zuckeranfall hatte seinem Leben leider allzu früh ein Ende gemacht. Eine Krankheit, der er wohl auch den entzündeten Zehen verdankte. Denn sein Aussatz erwies sich bei dieser Gelegenheit, wir können es nicht verschweigen, als ein Irrtum. Dies, meine Damen und Herren, ist das Ende der Geschichte des Invaliden Strapatzky. Stranitzkylein. Mein Stranitzkylein. Wir brachten das Hörspiel Stranitzky und der Nationalheld von Friedrich Dürrenmatt. Die Rollen und ihre Sprecher waren Stranitzky Heinz Reinke, Anton Hans Mahnke, der Nationalheld Walter Kottenkamp, der Innenminister Egon Clauder, die Marie Eva Körer, IP White Black Harald Bender, Chefredakteur Donner Max Meirich, Fleischer Franz Michael Alland, der Herr mit dem Vollbart Fritz Albrecht, Herr Korbmacher Karl Karner, Fräulein Luise Rotraud Schöttner, der Polizist Fred Göbel, der Ansager Kurt Haars. Musik Rolf Unkel, Ton und Technik Heinz Gauger und Eva Marquardt, Regie Paul Land.